Lesetipp: Tolstoi und der lila Sessel, Nina Sankovic. Nina Sankovic, Ehefrau und Mutter von 4 Kindern, verliert ihre geliebte Schwester durch eine schwere Krankheit. Zurück bleibt eine ratlose, sich vom Leben betrogen fühlende Mit-40erin. Um die Trauer besser zu bewältigen, startet Sankovic eine ungewöhnliche Selbsttherapie. Ein Jahr lang will sie jeden Tag ein Buch lesen. Raus kam dabei, was sonst, ein Roman. Tolstoi und der lila Sessel. Nach dem Tod ihrer Schwester stürzte Sankovic sich 3 lange Jahre in Aktionismus, bis sie merkte, dass sie dem Schmerz nicht weglaufen kann. Einen ähnlichen Versuch, seelischen Wunden zu entkommen, finden wir übrigens schön erzählt in Matthew Quicks Silver Linings. Also geht Sankovic in die entgegengesetzte Richtung. Entschleunigung durch Lesen. 365 Bücher will sie schaffen, unter 2 Bedingungen. Pro Autor nur ein Werk und kein Buch darf eine Dicke von 2,5 cm überschreiten. Verständlich, da allein die Lektüre von Tolstois Anna Karenina 19,43 Stunden dauert. So eine Übersicht über die Lesedauer hätte Sankovic vermutlich bei der Auswahl ihrer Bücher helfen können. Also folgt die Autorin ihrer Inspiration. Jeden Tag knüpft sie sich ein Werk vor und springt kreuz und quer durch die Literaturlandschaft. Von Jean-Jacques Rousseau über Elizabeth Strout hin zu James Salter, über John Updike zu Bernhard Schlink. Sankovic liest nach ihrer Maxime: Jedes Buch kann dein Leben verändern. Viele Leser schätzen Bücher als Flucht vor dem Alltag. Doch der Ansatz der Autorin ist ein anderer und gerade deshalb so interessant. Sankovic möchte durch das Lesen nicht aus dem Leben fliehen, sondern lernen, besser im Leben zu sein, mit Situationen souveräner umzugehen. Die Autorin sucht Trost, Stärke und Erleuchtung in Büchern. Dabei wird sie zwar spirituell, aber nie esoterisch. Sankovic lässt uns Leser an ihrem persönlichen Reifeprozess teilhaben. Schritt für Schritt, immer scheibchenweise, lernt sie wichtige Lektionen auf ihrem Weg durch Schmerz und Angst und wird dabei von alltäglichen Verpflichtungen eingeholt. Und stets, so scheint es, landet sie zur richtigen Zeit bei den richtigen Büchern. Die wohl bedeutsamste Lektion für die Autorin ist, dass wir Menschen zwar nicht alle Geschehnisse beeinflussen können, wohl aber unsere Einstellung zu ihnen. Mit dieser Erkenntnis kann Sankovic den Tod ihrer Schwester besser verarbeiten. Im Vergleich zu Eat, Pray, Love ist Tolstoi und der lila Sessel weniger prätentiös. Sankovic bleibt bis zum Ende ihres Experiments bodenständig, authentisch und humorvoll. In ihrem Universum dreht sich nicht alles um ihre Person und sie verfällt auch keinem ESO-Lifestyle, der als Rezept zu persönlichem Wachstum vorausgesetzt wird. Die Autorin zeigt, dass die größten Weisheiten nicht erst in einem indischen Ashram zu finden sind, sondern bereits zwischen Buchdeckeln. Lesen ist ein erschwinglicher, heilsamer und erfüllender Prozess, in dem wir uns aktiv mit geschriebener Weisheit auseinandersetzen. Lesen bildet und hat zahlreiche Vorteile. Bei Sankovic ist das Rezept zur Heilung und Wachstum simpel und damit für jeden Menschen zu erreichen. Lesen, lesen, lesen. 365 Abenteuer erlebt Nina Sankovic und dafür musste sie nicht einmal das Haus verlassen. Tolstoi und der lila Sessel ist eine Hommage an alle wunderbaren Autoren und an alle wunderbaren Leser. Denn ohne Leser ist ein Buch nur ein Stück Papier, mehr nicht. Doch wer es wagt, es aufzuklappen, den beeinflusst es im besten Falle außerordentlich, wie Wilhelm Busch und Franz Kafka bereits festgestellt haben.